willkommen in Jesus Namen. Ihr seid alle willkommen in Jesus Namen. And before we start, or let me say we continue with our message. Actually, we are going to start from where we stop on. The beginning of Sunday, we will not go to some part of it, but there are parts of it that the Lord wants us to go through. Es gibt einige Teile von der Sonntagspredigt, auf die wir nochmal eingehen werden. And before we go there, we quickly go through some few things that the Lord wants us to have here. Und bevor wir darauf eingehen, werden wir nochmal uns die Sache anschauen, die der Herr uns zeigen möchte heute. Amen. Amen. I thank the Lord for those that were able to complete the journey before us. Ich danke dem Herrn für die Leute, die in der Lage waren, die Reise zu Ende zu bringen vor uns. Their relationship with Christ, they were able to complete it. Ihre Beziehung mit Jesus Christus zu vollenden. It was not half. Es war nicht zur Hälfte. They did not do it to some extent and then they forget about Jesus. Oder nur zu einem gewissen Stück und dann haben sie Jesus Christus zurückgelassen. Amen. Amen. I thank the Lord that they were able to complete the race. Ich danke dem Herrn, dass sie in der Lage waren, das Rennen zu beenden. Like Paul said, I have finished the race. Wie Paulus sagt, ich habe das Rennen beendet. Amen. They did not do it halfway. Sind nicht zur Hälfte abgebrochen. Amen. Because it is not the beginning. Denn es geht nicht um den Anfang. Where the middle. Sondern es geht um die Mitte. The middle is more tough. It's more tougher. Die Mitte. Than every beginning. Ist viel härter als jeglicher Anfang. Amen. The middle is also called the transit. Die Mitte bedeutet auch diese Überbrückungsphase. Amen. Along the way. Auf dem Weg. Amen. And you know, after prayer, before there it is, time, there is the time in the middle. You know, that very place, that very, you know, when God promised Abraham, you will have a son, Isaac. And you know, for more than 20 years waiting, you know, before the, you know, that period of transit was more than 20 years. So you can see it's no joke. Die Zeit zwischen dem Gebet und der physischen Manifestation, wie genauso wie bei Abraham, die Zeit zwischen dem Versprechen des Herrn und der physischen Manifestation, 25 Jahre in seinem Fall. Und das ist diese Zeitspanne ist kein Scherz. Amen. So also when when they left Egypt. Auch als sie Ägypten verlassen haben. There was a period of transit. Gab es eine Zeit der Überbrückung. And that transit, there was a lot of things happened. Und einiges ist in dieser Zeit passiert. There was a golden calf molded that they started serving the golden calf. Ein goldenes Kalb wurde errichtet und das wurde angebeten. The way to before the promised land was so tough. Und der Weg zum verheißenen Land war so schwierig. And you know, they were even complaining and saying, why don't they just remain in Egypt? Und sie haben sogar angefangen, sich zu beschweren und gesagt, weshalb sind wir nicht in Ägypten gestorben? Because that period, that transit is always very rough. Weil diese Überbrückungsphase immer sehr an einem zerrt. It's always very hard. Es ist immer sehr hart. It's full of tribulation. Voll von Drangsal. Are you getting it? Full of pain. Voll von Schmerz. A lot will leave. Viele werden gehen. A lot cannot continue. Viele können nicht weitermachen. If you go to number 21, let us go to number 21. 4. Mose 21. Number 21, verse 4 and 5. Nummer 21, Vers 4 und 5. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the source of the people was more discouraged. Because of the way can be so tough, can be so rough, can be so bitter, can be so hard. Der Weg kann so anstrengend und hart und bitter sein. Are you getting it? And you can see here, the source of the people were You know, some are giving some, they were so tired, they were giving up. Wir sehen, dass die Seelen der Leute anfingen zu ermatten. Sie, ihnen ging die Luft raus. Amen. The journey was tough. Die Reise war anstrengend. It was hard. Es war hart. It was full of tribulation. Voll von Drangsal. Amen. Instead of them to rejoice in the Lord, no matter how hard it is, rejoice in the Lord. Statt sich im Herrn zu erfreuen, egal wie hart es ist, freue dich im Herrn. 4:4. Amen. Philippa 4:4. He is the doer of everything. Er ist der Macher von allem. Especially this period, we don't have any excuse. Besonders in dieser Zeit, wir haben keine Entschuldigung, keine Ausrede. For saying the journey is too hard. Keine Ausrede zu sagen, dass die Reise einfach zu hart ist. Are you getting it? He said he will not leave us without a comforter. Er hat gesagt, er lässt uns nicht ohne Beistand, ohne Tröster zurück. The comforter is there to help you. Der Beistand, der Tröster ist da, um uns zu helfen. Amen. And he's there 24/7. Und er ist 24/7 da. Praise the Lord. Amen. You know, if you have a helper, then why, you know, there's no excuse for us at all. They might have excuse, but not we. Und deswegen gibt es keine Ausrede, keine Entschuldigung. Sie hatten keinen Helfer, wir haben einen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Instead of them to rejoice in the Lord, they complained. Statt sich im Herrn zu erfreuen, haben sie sich beschwert. Then in verse 5, and the people speak against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water. The Lord has said, I'm with you, I will not leave you, I will not forsake you. He knows that you don't have bread, you don't have water. Der Herr, der doch gesagt hat, provider. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Er weiß, dass du kein Brot hast und kein Wasser, aber er ist doch der Versorger. Allow him to be your provider. Lass zu, dass er der Versorger ist. Are you getting it? He said, neither is there any water. And our soul loathed this light bread. Amen. Amen. We are complaining. Und sie haben sich beschwert und die Speise elend genannt. You know, so many times we complain. Oft beschweren wir uns. Amen. Finding it difficult to continue relationship with Christ is complaining. Und finden es schwierig, weiterzumachen mit der Beziehung mit Jesus Christus. Wir beschweren uns. We better continue to see Christ alone. Wir müssen weitermachen, indem weiter Jesus Christus sehen, allein ihn sehen. Remember Peter, he took his eyes away from the Lord. Er hat durch einen Petrus. Began to sink. Er hat seine Augen weggenommen von Herrn und fing an zu sinken. You know, it's like when you are driving. You know, a second can be just too late. Once you take your eyes away and you the speed, a second can be too late. Something terrible can happen. Eine unachtsame Sekunde kann schon eine Sekunde zu viel sein und was Schreckliches passiert. If you take your focus away from what you are doing. Wenn du deine Augen wegnimmst von der Bahn, von dem, was du gerade tust. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5, and the people spake against God and against Moses. They complain and say, because of food, because of, you know, situation. Die Leute haben sich beschwert wegen dem Essen, wegen der Situation. Where they are going to sleep. Wo sie schlafen werden. Are you getting it? Comparing where they are now to where they were in Egypt. Sie haben den Ort, in dem sie jetzt sind, verglichen mit dem sie mit Ägypten. At least in Egypt they were able to eat bread. In Ägypten gab es wenigstens Brot. There was always water. Da gab es immer Wasser. Comparing your life now to before, when everything, you know, you have your own house, you have your elders, you have, you know, but that, you know. Genau, it's not different from here. Unser jetziges Leben mit unserem vergangenen Leben vergleichen, wie es vorher war, was wir vorher hatten. Your joy should be you are still choosing Christ. Und unsere Freude sollte darauf liegen, dass wir immer noch Jesus Christus wählen. Anything can go bad, your relationship with Christ, alles, with your brothers and sisters in Christ Jesus. should never go. Kann gehen, aber deine Beziehung mit Jesus Christus und deinen Geschwistern Christus darf niemals gehen. Amen. Mm. Even if it is a house, a car, whatever it is. Dein Haus ist, you know, they can go. All das kann gehen, es vergeht. And the Lord is not even after those things. Und der Herr ist nicht mehr hinter diesen Sachen. Amen. He is after his relationship with you and with your brothers and sisters. That's what he is after. Ist hinter deiner Beziehung mit deinen Geschwistern, Herr. Und mit der Beziehung, die er mit dir hat, Herr. Because that is what is the difference. Denn das ist der Unterschied. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He's not after that your car should not go, your wife should not go, your husband should not go, your children should not go, all others, your mother, your father, or whatever. Or this is not after those ones. He is after you and he. Mm. And where is you and he? Then the ministry. That is. They got children because God's children is based on him. It's all about him. Colossians 1 said everything was created for him, by him and for him alone. Alles basiert auf ihn. Es geht um ihn die ganze Zeit. Und er will sich selbst in deinem Leben erhalten. Ihm geht es nicht um, dass dein Auto erhalten bleibt oder deinen Job oder deine Ehe sonstiges, sondern er will, dass er selbst in deinem Leben erhalten bleibt. Again, instead of them to rejoice in the Lord, they complain. Anstatt sich im Herrn zu erfreuen, haben sie sich beschwert. Praise the Lord. Verse 6, please. And the Lord said, "There is serpent among the people, and they beat the people, and much people of Israel died." You know, the Lord was not pleased with their complaint. Dem Herrn hat dieses Meckern nicht gefallen. You know, he was not pleased, though, you know. You know, we just said that we don't, they might even have excuse, but we don't have any excuse. If the Lord was not pleased with them, how much more with us today? If we are complaining or we are, it's as if we struggle. Wir haben gerade gesagt, dass wenn, in our heart, or if it's not openly, but your heart. Dass wir keine Ausrede haben. Und wenn der Herr das Grollen, das Meckern des alten Bundes nicht gefallen hat, wie viel mehr, wenn wir meckern, wie viel mehr stört ihn das, weil wir ja keine Ausrede haben. Amen. Mm. You know, then the Holy Spirit was not with them 24/7. There was no helper 24/7. But today, we don't have any excuse for any complaint or any being tired or any murmuring at all. Damals gab es keine Ausrede für, damals gab es keinen Beistand, der 24/7 bei uns war, aber jetzt haben wir einen und deswegen gibt es keine Ausrede mehr für müde sein oder aufgeben wollen. Even then the Lord was not pleased with them. Auch damals hat es den Herrn nicht erfreut, dass sie gemeckert haben. And he sent serpent to kill them. Deswegen hat er Schlangen geschickt, um sie zu töten. Praise the Lord. Hallelujah. Because there is always a result or reward or punishment or judgment of whatever decision we choose. Denn es gibt immer ein Urteil, ein Ergebnis. Jede Entscheidung hat immer ein Urteil und ein Ergebnis, eine Strafe. Amen. There's always result or reward. Es gibt ein Ergebnis, eine punishment, Belohnung, eine Bestrafung. Or you can call it judgment. Oder ein Urteil. Whatever decision you take, für jede Entscheidung, you are going die wir treffen, to get something. Wird es etwas geben. Amen. Amen. And they got death. Und sie haben den Tod bekommen. Serpent biting them and killing them. Schlangen haben sie gebissen und getötet. Verse 7. Sieben. You know, praise the Lord. Amen. You know, people who say Jesus has come, it's nothing like that. This time is even worse. Leute würden sagen, aber Jesus ist jetzt gekommen, deswegen würde sowas nicht mehr passieren. Aber in dieser Zeit ist es sogar noch schlimmer. That Jesus has come, make it even more serious that we are even disobeying him. Dass Jesus jetzt gekommen ist, macht es die Tatsache, dass wir ihn missachten, sogar noch schlimmer. Again, then there was no helper. Weil damals gab es keinen Helfer. And we have a helper. Und jetzt haben wir einen Helfer. Praise the Lord. Halleluja. No excuse. Es gibt keine Ausrede. Es ist 7. Sieben. Therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee." They are facing the music. Because of the music they were facing. Wegen den Konsequenzen, die sie jetzt vor Augen haben, fangen sie an, sich zu reuen. Amen. And we are now begging, pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe if I was there, I would not even pray for them. Eat all of them. Und vielleicht, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich nicht für sie gebetet. Hätte er gesagt, alle Leute sollen aufgefressen werden. Amen. Amen. We should learn to continue to believe Christ Jesus. Wir müssen lernen, Jesus Christus weiterhin zu glauben. And we should grow. Wir müssen wachsen. We should know, we should not continue to be like babies. Wir sollten nicht wie Säuglinge bleiben. Amen. You know, on Sunday we talk about that also, that, you know, we should be matured. Am Sonntag haben wir auch darüber gesprochen, dass wir reifen müssen. Amen. A matured man, you know, little children, if they want to go to school, sometimes they pretend to, because they are so tired of, you know, they don't want to go, they give anyone a school. But an adult, you don't need, you know where you are going to that job. You just get up and, you know, nobody to pet you. You get up, dress up and go. Mm-hmm. But children and parents come and be petting them. No, you have to go. You understand, because those are children. But now you are adult. You should be well rooted in Christ, that nothing can even make you to think back. Genauso wie wenn Kinder keine Lust haben, morgens aufzustehen, zur Schule zu gehen. Sie suchen sich irgendeine Ausrede, um da nicht zu gehen. Und die Eltern müssen bitten und flehen, damit sie dann doch zur Schule gehen. Aber als erwachsener Mensch tust du das in der Regel nicht mehr. Du stehst auf und ziehst dich an und gehst dahin, ob du Lust hast oder nicht, weil du weißt, weshalb du dahin gehst. Und genauso müssen wir bewusst handeln, bewusst aufstehen und dem Herrn folgen, ohne zurückzuschauen. Amen. Amen. If there's nothing coming to your heart, that because why you leave, you know, you don't want whatever you left behind. You know, let it be, let allow that verity to draw you further to Christ. Thank him that, you know, he is able to separate you from the world. And count you worthy to be a son. Und wenn du über die Dinge nachsinnst, die du verlassen hast, dann nutze lieber den Herrn zu danken, dass er dich davon befreit hat und dich zu seinem Eigentum dazu zählt, was würdig ist, für ihn zu leiden, was würdig ist, für ihn zu leben. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Vers 8. Vers 8. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Praise the Lord. That's repentance. That's Busa. Amen. He loves repentance. Eli Busa. He wants us to look unto him alone. Er will, dass wir nur auf ihn allein schauen. Peter, you know, took his eyes away from Christ. He began to sink and immediately returned to Christ. Hat seine Augen weggenommen von Jesus und fing an zu sinken. Amen. You know, the going is going to get tougher and tougher. Und der Weg wird immer härter und härter. Especially if you take your eyes away from Christ Jesus. Besonders wenn wir unsere Augen wegnehmen von Jesus Christus. The journey is easy when your eyes is so much focused on Christ Jesus. Aber die Reise ist einfacher, wenn unsere Augen fokussiert sind auf Jesus Christus. You remember when Peter was walking on water? You know, it was so easy for him. Wir erinnern uns, als Petrus auf Wasser lief, es war so einfach für ihn. Amen. But when he took his eyes away, the Bible says he began to sink. Er seine Augen wegnahm, fing an zu sinken. If you are seeing whatever is outside, you will begin to sink. Wenn wir sehen, was auch immer da draußen ist, werden wir anfangen zu sinken. If you are seeing yourself, you will begin to sink. Wenn wir uns selbst sehen, fangen wir an zu sinken. The only person you are to see is Christ Jesus. Die einzige Person, die wir sehen sollten, ist Christus Jesus. Remind yourself of him all the time. Erinnere dich ständig an ihn. Amen. He loves repentance. Er liebt Buße. They repented and returned to him. Zurück. And here the Bible says, if even the serpent have beaten you, and you have been beaten by the serpent, but once you now look onto that rod, which is Christ Jesus, you are healed. Er hat gesagt, wenn du gebissen worden bist von dieser Schlange, wenn du auf den Herrn Jesus Christus schaust, wirst du geheilt. Amen. Amen. He said again in verse 9, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Praise the Lord. Amen. Amen. And that's how we continue to see Christ Jesus and live. Amen. Amen. Don't take your focus away from him. Satan wants to still kill and destroy. He hates this ministry so much. He hates the people here so much. Because he hates the truth. He does not want to go to hell alone. Er will nicht alleine in die Hölle gehen. Amen. Amen. He wants to take as many as possible. Er will so viele Leute wie möglich mitnehmen. Let us say it is over with Satan. Lasst uns sagen, dass es vorbei ist mit dem Satan. Can never get any of us. Dass er niemand mehr für uns packen kann. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And in verse, you know, verse 8 and 9 reveal to us how to repent. Vers 8 und 9 offenbaren uns, wie wir Buße tun. We just read it. Amen. That you look unto that, you know, look unto that rod, that Christ. Mm-hmm. That's how to repent. Mm-hmm. Repentance is not, you know, it's not telling Moses sorry. It's not telling God sorry. Look unto Christ. Return to Christ. Mm-hmm. That is the repentance. Mm-hmm. I'm not saying I'm sorry. Buße tun heißt nicht, sich bei Jesus entschuldigen, sondern auf Christus wieder schauen, zurück zu Jesus Christus kehren. Amen. Amen. It is by returning to Christ Jesus. Indem wir zurück zu Jesus Christus kehren. And not just saying I'm sorry. Nicht einfach nur sagen, es tut uns leid. To Moses or even to God. Zu Mose oder zu Gott. Amen. Amen. Again, I thank the Lord for those before us. Ich danke dem Herrn für die vor uns. That we are able to complete the journey. Die in der Lage waren, dieses Rennen mit dem Herrn zu vollenden. Amen. Amen. They did not allow anything to pull them back. Sie haben nicht zugelassen, dass irgendwas sie zurückzieht. Praise the Lord. Hallelujah. It means heaven is not empty. Heißt, der Himmel ist nicht leer. Amen. Amen. There are people there. Es gibt Leute dort. Our family. Unsere Familie. We have heavenly family. Wir haben eine himmlische Familie. Amen. Amen. That they are there, they are even watching, they are seeing us. Die uns sieht, die uns beobachtet. Amen. That are there for us also. Die auch da ist für uns. Amen. Praise the Lord. Amen. We have heavenly family. Wir haben eine himmlische Familie. Amen. Amen. You know, again, I thank the Lord that we are able to make it. Ich danke dem Herrn, dass wir in der Lage waren, es zu schaffen. People like Abraham, Leute wie Abraham, Moses, Joshua, there are many. Amen. Viele. Just name them. Amen. Again, Peter, Paul, and so many others. Paulus, so viele andere. Praise the Lord. Amen. They experienced what we experienced today. Sie haben das durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Because once you choose Christ, you are of another world. Aber wenn du zu Christus gehörst, gehörst du zu einer anderen Welt. I'm not saying once you choose to become a Christian. Ich meine nicht, wenn du dich für das Christentum entscheidest. But once you choose to become Christ, wenn du dich für Christus entscheidest, Christus zu werden, bist du in einer anderen Welt. Are you getting it? Because there's a difference between Christ and Christian. Es gibt einen Unterschied zwischen Christus und Christen. Praise the Lord. Amen. Amen. Because there's a difference between citizens and members of the Church. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitgliedern und Bürgern des Himmels. Citizens of the Kingdom of Heaven and members of the Church. Yeah, all these are different. Bürger des Himmels oder Mitglieder einer Kirche. You know, Jesus said, all those who choose him will suffer persecution. Jesus sagt, alle die mich wählen, werden Verfolgung erleiden. If they hate me, they will hate you. Wenn sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. If you still choose to be Christians today, there's no persecution. Aber wenn du dich entscheidest, ein Christ zu sein, wird es keine Verfolgung geben. At least you are still part of the world. Denn du bist immer noch Teil der Welt. You are in this world and you are still of this world. Du bist auf dieser Welt und immer noch Teil dieser Welt. But once you say it's Christ alone. Aber wenn du sagst, es ist Christus allein. That's where the line is drawn. Da ist dann der Schlussstrich. And there's a real battle. Und da fängt dieser Kampf, diese Schlacht an. Amen. Amen. And you will see that there's a real battle. Und du wirst sehen, dass es eine Schlacht gibt. Then you see how they hate Jesus. Und wirst du sehen, wie man Jesus hasst. If you are a Christian, you can never see how they hate Jesus. Als Christ wirst du nicht sehen, wie man Jesus hasst. But if you are a citizen of the kingdom of heaven, then you will see how people hate Jesus. Aber als Bürger des Himmels wirst du sehen, wie sehr Jesus gehasst wird. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Yeah. We are going through the same thing. Amen. What we are going through, they all went through. Die durchgemacht haben, haben sie auch durchgemacht. They were able to make it. Aber sie waren in der Lage, es durchzuführen. Amen. Let's go to 1 Peter 5. 1. Petrus 5. He said, who resists steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. We are all in the same boat. Amen. That's why they are fighting what they are fighting all. Wenn sie dich bekämpfen, bekämpfen sie uns alle. Are you getting it? There's no separation in the kingdom of heaven. Es gibt keine Spaltung, Trennung im Königreich des Himmels. Because heaven is one. In der Himmel ist eins. Praise the Lord. Yeah. There's no two heaven. Heaven is one. Ja, zwei Himmel, der Himmel ist eins. And that's why they fight one, they fight all. Wenn sie einen bekämpfen, bekämpfen sie alle. That's why Jesus said, if they despise me, they despise you. Deswegen sagt Jesus, wenn sie dich verachten, dann werden sie auch dich verachten. Amen. Because heaven is one. Weil der Himmel eins ist. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's read from verse 6 to 10 of this very first Peter 5. 1. Petrus 5, 6 bis 10. He said, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Humble yourself. Demütigt euch. Amen. 1 Peter 5, from verse 6. Amen. Humble yourself. Demütigt euch. Jesus humbled himself. Jesus hat sich gedemütigt. And today is being exalted. Und heute wird erhöht. He's seated on the right hand of God. Sitzt zur rechten Gottes. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. He humbled himself. Er hat sich gedemütigt. I've never seen any humility like that. Like that of Christ. So eine Demut wie die von Christus habe ich schon nie gesehen. A whole God. Ein ganzer Gott. So big God. So groß, so mächtig. So great God. The creator of everything. Schöpfer von Himmel. Of heaven and earth, of even Lucifer himself. Von Lucifer selbst. He brought that, he came down here. And he became so low. Hat sich so erniedrigt. Amen. Amen. That, if people talk about people suffering here, you cannot even compare it to Christ Jesus. Wenn man über Leid spricht, kann man das Leid von Jesus Christus gar nicht mit dem, was Menschen als Leid erachten, vergleichen. The whole God to suffer for the people he created. Für die Menschen, die er erschaffen hat, für die Wesen, die er erschaffen hat. That is humility. Das ist Demut. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. In verse 7, he said, casting all your care upon him, for he cares for you. Mm. Amen. Amen. Don't cast it on things, but on him. Werf diese Sorgen nicht auf Dinge, sondern auf ihn, auf Jesus. He said, he cares for you. Denn er sorgt für euch. He said, there is somebody that cares for es you. Es gibt jemanden, der sich um euch sorgt. That person is Christ Jesus. Diese Person ist Christus Jesus. That died for you. Die für dich gestorben that loves you so die much. Dich liebt. A love that no man can love you. Eine Liebe, die dir niemand anderes geben kann. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. Vers 8. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Mm. He's looking everywhere. Er sucht überall. He's knocking. He's keep on knocking and knocking. Er klopft an und klopft an. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allah is knocking to even push you further to Christ. Das ist klopfen dich sogar noch mehr zu Christus. And never take you away from Christ Jesus. Und dich niemals von Christus Jesus wegbringt. When Jesus was here, he was also knocking. Als Jesus hier war, hat er auch geklopft. But that knocking could not stop Jesus from finishing the work. Also als der Teufel, als Jesus hier war, hat der Teufel auch geklopft, aber dieses Klopfen vom Teufel hat ihn nicht davon abgebracht, sein Werk zu vollenden. Are you getting it? That knocking could do nothing. Dieses Klopfen konnte nicht. He said push him for that to do the job. Hat es ihn sogar noch mehr dazu gebracht, das Werk zu vollenden. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't you know it's knocking? It's not, you know, it's knocking. Satan is the Satan. You know, and you know, whatever he's doing, it will allow it to push you for that, to keep on believing, even believe more, more than before. Der Teufel klopft und er tut Christ Christ macht, Jesus. Aber lass zu, dass das dich noch mehr zu Jesus Christus bringt. Jesus Christus noch mehr zu glauben, zu vertrauen. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be tired of Christ Jesus. Habe Jesus Christus nicht satt. When he was here, he was not tired of you. Als er hier war, hatte er dich nicht satt. Amen. Amen. In spite of all the suffering, he Trotz was not tired. Trotz des ganzen Leidens hatte er dich nicht satt. He finished the job. Er hat das Werk vollendet. To save you. Um dich zu retten. He left heaven. Er hat den Himmel verlassen. And he came here. Und ist hier hingekommen. Amen. Amen. What are you even living for him? Was verlässt du für ihn? You know, we want to see what we live for him so big. We cannot compare it to what he left. Wir schauen auf die Dinge, die wir verlassen haben und sehen sie so groß an, aber wir können sie nicht vergleichen mit dem, was er für uns verlassen hat. Actually, we left it. Wir haben den Tod verlassen eigentlich sogar und nicht das Leben. If they were not dead, they would choose Christ with us. Aber wären sie nicht tot, würden sie Jesus Christus mit uns werden. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 9, it says, who resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. You are not different. Du bist nicht anders. Amen. Amen. You are not different. Du bist nicht anders. What you are going through, I'm going through the same. Was du durchmachst, ich mache das gleiche. If I can make it, you can also make Wenn ich es geschafft habe, kannst Paul du es went schaffen. Through the same. Paul ist das gleiche. I was able to make it, so we Und can make geschafft, it. Deswegen können wir es auch schaffen. Nothing could stop him. Nichts konnte ihn aufhalten. And so also nothing can stop Genauso us. Kann auch nichts uns aufhalten. Verse 10. 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. May the God of all grace, who had called us unto his eternal glory, you have been called and you answered. Wir wurden berufen. He's grateful. Und haben geantwortet. Er ist dankbar. He's grateful. Er ist dankbar. So only two, you know, two people call. Two people are, there are two people that call us. That can Leute, call die people. Haben, die uns berufen können. Christ or Satan. Christus oder Satan. Amen. Mm. It's not your natural mother or your father or your friends. No, no, they are not the one calling. Actually, Satan that is calling. True then. Es ist eigentlich der Satan, der durch sie ruft. Are you getting it? Mm. If they are knocking, you know, there is Satan that is knocking through them. Wenn sie rufen, wenn sie klopfen, es ist der Satan, der durch sie hindurchklopft. Amen. Will you keep on choosing Christ? Willst du dich weiterhin für Jesus Christus entscheiden? Or will you say yes to Satan? Willst du ja sagen zum Satan? Are you getting it? Mm. Again, verse 10. 15. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory, by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Suffer. The suffering is that you choose it. That's das all. Leiden, das it's not with cancer or with sicknesses and diseases. To suffer with Christ is choosing Christ. Für Christus zu leiden heißt nicht, an Krebs zu erkranken oder angefahren zu werden, sondern es geht darum, dass man Christus Jesus wählt, sich für ihn entscheidet. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Now we want to quickly start our message. Amen. Und jetzt geht es weiter mit der Botschaft von heute. We are sons indeed. Wir sind tatsächlich Söhne. Just like that of Sundays. Amen. Genauso wie das Thema, was wir am Sonntag hatten. When he, you know, Jesus, when he was here. Als Jesus hier war. He was his son indeed. War er tatsächlich ein Sohn. And not just his son. Und nicht nur ein Sohn. Amen. His son. Indeed. Ein tatsächlicher Sohn. A true son is a son indeed. Ein wahrhaftiger Sohn ist ein tatsächlicher Sohn. Are you getting it? A true son. Ein wahrhaftiger is Sohn a son indeed. Ist ein tatsächlicher Sohn. Hey. A son that bears fruit. Ein Sohn, der Frucht bringt. Your kind of fruit. Gottes Frucht. Remember Galatians 5:22-23. Erinnert euch an Galater 25. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. God kind of love, God kind of joy, God kind of patience, God kind of, just name it. What kind of faith? Glauben. Wie eine Frucht. Die Frucht. It means Christ now living through you. Das heißt, Christus lebt durch dich. Because he is the fruit. Denn er ist die Frucht. Are you getting it? Mm. The fruit that is coming out from you is no longer the fruit of this world. What Christian call fruit? Mm. What different religion or denomination call fruit? What man call fruit, but what Christ call fruit? It means Christ himself. Amen. Die Frucht, die jetzt aus dir rauskommt, ist nicht mehr die Frucht, die der Religion oder der von Denomination oder von Kirchen, die Frucht von Jesus Christus, die Christus Jesus in dir von selbst erzeugt. Amen. It's not the Bible call it the fruit of the Spirit. Die Bibel nennt es die Frucht des Geistes. If you go to Galatians 5, Amen. Amen. The fruit, it means the fruit that is a seed, which is Christ Jesus. The fruit out of him. Ein Samen, der Jesus Christus ist und die Frucht daraus. It means he himself is the one, the very person bearing fruit. Er ist derjenige, der durch dich und durch Frucht zeugt. Without him, this, you cannot bear this fruit. Ohne ihn kannst du diese Frucht nicht erbringen. Are you getting it? Amen. And also in John 15, from verse 1. Johannes 15, von 1. It talks about a lot about fruit. Geht's auch viel um die Frucht. Amen. Amen. Abide in me so that you are, and I in you so that you can bear my fruit. Bleibt in mir und ich in euch, damit Is ihr somebody getting meine Frucht bringen könnt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to bear his fruit. Möchte, go to John 15, please. Johannes go to John 15. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. Are you getting it? Mm. That branch might be once there, but if you can see that there is no fruit, it's all kind of fruit, he said he will take it away. Dieser Ast war vielleicht mal da, aber wenn er keine Frucht bringt, wird er weggenommen. It's like people coming here and being even part of this ministry. Und Teil dieser Gemeinde sind. And the Lord gives them time to bear fruit. Und der Herr gibt ihnen Zeit, um Frucht zu bringen. And as that goes on, there is no fruit. Und die Zeit vergeht und es gibt keine Frucht. It's all kind of fruit he cannot see. Seine Frucht sieht er nicht. Then he said he take it away. Und sagt er nimmt ihn weg. Actually, it's Christ that takes them away, and not even Satan. Christus, der sogar da wegnimmt, nicht der Satan. Because he does not want any pollution in his own house. Verunreinigung in seinem eigenen Haus. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. Mm. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that he may bring forth more fruit. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He take care of those that are bearing fruit, so that they can bear more fruit. Das weg, damit noch mehr Frucht gebracht werden kann von dem, was bleibt. Please, you know everything here. Er weiß, was hier vorgeht. Are you getting it? Gemeinde, he knows everything here. Er weiß, was hier he knows ist. Every one of us. Er kennt jeden von uns. He knows those that are bearing fruit and those that are stand still. Er weiß, wer Frucht bringt und er weiß, wer am Stillstand ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 3. Vers 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me. You know, he said you are clean through the word and not through sicknesses and diseases. Ihr seid rein durch das Wort, nicht rein durch Krankheiten und solchen. He does not use problem to clean us. Er nutzt nicht Probleme, um uns zu reinigen. He uses himself to clean us. Er benutzt sich selbst, um uns he zu said reinigen. We are clean through his word. He is his word. Sein Wort reinigt Christ uns. Is the word of er God. Ist das Wort Gottes. Are you getting Jesus ist das Wort. He uses his own word to clean us. Sein eigenes Wort, um uns zu reinigen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except you abide in the vine, no more can you except you abide in me. Without me, you can do nothing. Ohne mich kannst du nichts. Praise the Lord. I love you so much. I am divine and you are the branches. Thank you, Jesus. Amen. Amen. And that's why our joy should be permanent. Deswegen soll unsere Freude beständig bleiben. Everything, all the fruit should be permanent. Jede Frucht sollte beständig bleiben. Amen. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Praise the Lord. Hallelujah. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and may gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Praise the Lord. Yeah. Again, what Christ called fruit. Was Christus Frucht nennt. And not what man and religion call fruit. Und nicht, dass der Mensch und Religion Frucht nennt. Again, God kind of fruit. Gottes Frucht. Amen. Mm. A true son is a son indeed. Ein wahrer Sohn ist ein tatsächlicher Sohn. A son that is just after his father. Ein Sohn, der hinter seinem Vater her ist. Exactly like Jesus. Genauso wie Jesus. He said, I am your example. Ich bin euer Vorbild. Are you getting it? And he said, I am my father, I want. Ich und mein Vater, wir sind eins. I do all things that please him. Ich tue ständig das, was ihm gefällt. It is all about my father alone. Es geht immer nur um meinen Vater. So also, it is all about Christ Jesus alone for us. Genauso geht es um Christus Jesus für uns immer wieder. I hope you are getting it. A son that know his father. Ein Sohn, der seinen Vater kennt. Amen. In John 8. Johannes 8. Amen. He said, if I say I don't know him, I will be a liar like you. Er sagt, wenn ich I know him. Sage, ich kenne ihn nicht, dann werde ich genau sein Lügner wie ihr. Praise the Lord. Hallelujah. He was a son that knew his authority. Er war ein Sohn, der seine Autorität kennt. He knew what belonged to him. Er wusste, was ihm gehört. Unlike the prodigal son. Genauso wie der verlorene Sohn. Amen. In Luke 15. Amen. He was a son, but not a son indeed. Der verlorene Sohn war eben ein Sohn, der eben nicht wusste, wer er ist. The brother of the prodigal son, I mean. Der Amen. The brother, the senior brother. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He do not even can see the spirit of jealousy. Du siehst den Geist der Eifersucht. Amen. The spirit of anger. Den Geist des Zorns. There's no, you know, the Lord wants us to be angry. He gave us temper. But, you know, he said, be angry and sin not. Wir sollen sauer sein und nicht zürnen. Sündigen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And remember in Luke 15, verse 25 to 32, we are there on Sunday. Amen. Lukas, waren wir am Sonntag da. He did not know what belonged to him. Er wusste nicht, was ihm gehört. We must know what belongs to us. Wir müssen wissen, was zu uns gehört. If not, we will be filled with envy, jealousy, evil jealousy. Sonst werden wir gefüllt sein mit bösartiger evil Eifersucht, anger, des bösartigen Zorn, evil everything. Mit bösartigem allem. Jesus used two terms to describe himself. Jesus hat zwei Begriffe genannt, um sich zu beschreiben. The Son of God and the Son of Man. Sohn Gottes und Menschensohn. The Son of God means this is the God inside of me. Sohn Gottes bedeutet der Gott in ihm. Are you getting it? The God inside me. Der Gott in ihm. Amen. Amen. Remember the transfiguration. Erinnert euch an die Verklärung. When you open the inside, als er sein Inneres, you know, the Peter that said, "Don't show us the Father." You know, they cannot say that once when they saw inside. Nun, die Jünger, die um das Innere gebeten, um den Vater gebeten haben, haben dann nicht mehr danach gebeten, als sie sein Inneres gesehen haben. They could see the Father. Weil sie konnten den Vater in ihm sehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Son of Man. Der Menschensohn. It means the boy. This is the body that is called Jesus. Der Jesus genannt wird. Amen. Without Jesus, Christ cannot be here. Ohne Jesus, ohne den Körper kann Christus nicht hier sein. Jesus made Christ legal here on earth. Jesus hat dafür gesorgt, dass Christus legal hier auf Erden wandeln konnte. And the body is the dead body. Und der Körper ist der tote Körper. The dead side made God. Made God inside legal here on earth. Das Tote außerhalb war in der Lage, den Gott innerhalb die Lage das Sterbliche, legal zu machen hier auf Erden. Amen. Amen. Amen. If not, you know, the spirits are illegal here on earth. Weil Geister sind illegal hier auf Erden. They need a body. Sie brauchen einen Körper. Demons are illegal. Dämonen sind auch illegal. They need a body. Sie brauchen einen Körper. That's why they also need your body. Deswegen brauchen sie auch deinen Körper. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. A lot give their body to Satan today. Viele geben ihren Körper zu Dämonen. Amen. If you know or no, you don't know, it doesn't even matter. Ob But it's using your body. Der Satan nutzt deinen Körper. Praise the Lord. They ask him of the authority in Mark 11. Let's quickly go to Mark 11. In Markus 11 haben sie nach der Autorität gefragt, durch ihn spricht. Mark 11, verse 28. Markus 11, 28. And say unto him, by what authority dost thou these things? Dost thou these things? And who gave thee this authority to do these things? Whatever you are doing. All these things you are doing. Your words, your message and everything. Where is the authority coming from? Jesus did not say it's coming from the inside. Jesus hat nicht gesagt, dass es vom Inneren kommt. Though it's coming from the inside. Und wenn es vom Inneren kommt. Amen. Yeah. You know, it's coming from the inside, but the body is, you know, without the body, he cannot be here to do that job. Es kommt vom Inneren, aber ohne den Körper kann er nicht das Werk vollbringen hier auf Erden. Are you getting it? The spirit cannot do the job of a man. The man cannot do the job of the spirit. Der Geist kann das Werk des Fleisches nicht vollbringen und das Fleisch kann das Werk des Geistes nicht vollbringen. Are you getting it? Jesus have his own job. Jesus hat seine eigene Aufgabe. And Christ have his own job. Und Christus hat seine eigene Aufgabe. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. Two different people. Zwei verschiedene Leute. That they are one. Wir sind eins. You cannot separate them. Du kannst nicht voneinander. Amen. Amen. Jesus and Christ are one. Jesus und Christus sind eins. They cannot be separated. Können nicht getrennt werden von. There is no separation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's like the Father, the God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige. Amen. You cannot separate them. Kannst nicht trennen. They asked him which authority. Sie haben gefragt, in welcher Vollmacht tust du das? And then you know here he did not even answer them. Und er hat ihn nicht geantwortet. Are you getting it? He did not answer them. You know, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you read it from verse 29, amen. To the end. He did not answer them. But he answered them in a place. And we are there on Sunday. Let's go back. Let's go there today. Aber an einer anderen Stelle hat er geantwortet. In John 5. Johannes 5. 26 and 27. Johannes 5, 26 und 27. He said, for as the Father had life in himself, so has he given to the Son to have life in himself. We have the life of Christ today. Wir haben das Leben von Christus heute. We are sons of God. Wir sind Söhne Gottes. We have life. Wir haben Leben. Amen. We are the only people alive. Wir sind die Einzigen, die am Leben sind. Are you getting it? Without Christ, you are a dead man. Denn ohne Jesus Christus bist du ein toter Mensch. Amen. Not talking about religion. Christ Jesus. Amen. Amen. Verse 27. And has given unto and given him authority, and has given him authority to execute judgment. Also because he is a son of man. Because he is a son of man, not a son of God. Menschensohn ist und nicht der Sohn Gottes. Because of the outside and not the inside. Amen. Or the authority is on the human side. Die Autorität liegt auf der menschlichen Seite. He said the reason why I could do all these things. Der Grund, weshalb ich all diese Dinge tun konnte. The miracle and everything. Die Wunder und alles. It is not because I am a son of God. Nicht weil ich ein Sohn Gottes bin. Amen. Who the reason? Der Grund. Is because of my body. Körper. Amen. Because without my body I cannot do these things here on earth. Weil ohne meinen Körper kann ich diese Dinge hier auf Erden nicht vollbringen. Are you getting it? My body need my body to be able to do something here. Meine göttliche Seite braucht meinen Körper, um hier zu agieren. Amen. You can see that he wants you to be here. Amen. He said, I do these miracles because I am a son of man. Ich tue diese Wunder, weil ich ein Sohn, Menschensohn bin. I have a body. Ich habe einen Körper. I got the authority to do it. Ich habe die Autorität bekommen. I have the license to do it. Ich habe die Lizenz, das zu tun. Because I have a body. Weil ich einen Körper habe. If not, I cannot do so anything könnte here. Könnte ich nichts hier tun. And that's why you are. I need you here. Deswegen brauche ich dich hier. Are you getting it? Mm-hmm. I will not. I'm not the only one here now. Ich bin der Einzige hier. But when the time comes, I will not be all. You are. It's not. It's no longer one person. Aber it's no longer going to be just one Jesus. Wenn sich nur ein Jesus ist. Jesus is going to be many. Sonst wird viele geben. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Our body is very important. Unser Körper ist sehr wichtig. Very, very important. Sehr, sehr wichtig. Son of man. Menschensohn. Does not mean sinner. Heißt nicht Sünde. Amen. Mm-hmm. To be a son of man does not mean you are a sinner. Ein Menschensohn zu sein heißt nicht ein Sünder zu sein. It means you have a body. Heißt, du hast einen Körper. Because that is why you are able to live here on earth. Hier auf Erden zu leben. Somebody getting something. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Our body is very, very important for Christ Jesus. Unser Körper ist sehr wichtig für Christus Jesus. Amen. Jesus was a son of man. Jesus war ein Menschensohn. And at the same time, a son of God. Und ein Sohn Gottes. Amen. Amen. He was not a sinner. Er war kein Sünder. Amen. Mm-hmm. The Bible said there was no sin in him. Die Bibel sagt, es gab keine Sünde in ihm. Praise the Lord. Halleluja. You're safe. Your body is also important here on earth. Die Ungläubigen, ihre Körper sind auch sehr wichtig hier auf Erden. Amen. Amen. Their body gives them, you know, they are able to choose Christ. Sind in der Lage, sich für Christus zu entscheiden. To choose Christ, they need their body. Um sich für Christus zu entscheiden, brauchen sie ihren Körper hier. Once their body dies, wenn ihr Körper stirbt, it is over. Es ist vorbei. Amen. It is the body that died and not the Körper, spirit. Der gestorben ist und nicht der Geist. The spirit never dies. Der Geist stirbt niemals. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. It is, you know, because after death is judgment. Und nach dem Tod kommt das Gericht. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When he was here, he was just one. Also hier that's war, like Jesus. War er einer, Jesus Christus. And now we are many. Jetzt sind wir viele. Amen. Amen. You can see Jesus, Jesus, Jesus. Du siehst über Jesus, everywhere. Jesus, Jesus. Amen. Amen. Here in this ministry. Hier in dieser Gemeinde. Amen. Amen. We are in John 14, verse 8 to 14 on Sunday. Amen. We will not go there now because of time. Praise the Lord. Hallelujah. Our body as a vessel for Christ Jesus is very, very important. Als Gefäß für Christus Jesus ist sehr wichtig. Amen. Amen. He wants you to be here more than you want to be here. Er möchte dich hier auf Erden haben, mehr als du es sogar willst. John 17, verse 15. Johannes 17, Vers 15. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. That's why, you know, whatever you are, pain or whatever the doctor's report should not even bother you. Because you know, you know somebody that put you on. Denn du kennst die Person, die dich anhat. Praise the Lord. The Prince of Peace of the Prince of Peace, the King of Kings, is putting you on. Hat dich an. Your body is no longer a natural body. Dein Körper ist kein natürlicher Körper. Are you getting it? He cannot put on something natural on. Er kann nichts Natürliches anziehen. Are you getting it? Whatever he put on is no longer natural, but supernatural. Was er anzieht, ist nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Are you getting it? Amen. And that's why Moses rod was, when it was natural, he could not divide the sea. He could do nothing. That's why we can hear his message now, because we are no longer natural, we are supernatural. That's how we can believe him now. Well, that's why we can trust him. That's why we can, you know, we are here today. We are here all the time. We choose him all the time. The natural man cannot choose him. Der natürliche Mensch kann Jesus Christus nicht wählen. Aber wir können das, weil wir übernatürlich geworden sind, durch das er uns angezogen hat, genauso wie der Stab von Mose übernatürlich wurde. Are you getting it? You know how you know you are no longer natural. That you are able to choose him should let you to know that your spirit, soul, and body, they are no longer natural. They are supernatural. Zeigt, dass wir übernatürlich sind, dass unser Geist, Körper und Seele übernatürlich sind. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you're in verse 15 of John 17. Vers 17. It's, I pray not that thou shouldest take them out of the world. I'm not praying that you take them out of the world. Ich bete nicht dafür, let's keep them here. Genommen werden aus der Welt, sondern dass sie Amen. Amen. I need them here for me. We need them here for us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because without them, we are not here. Sie sind wir nicht hier auf Erden. Without us, he is not here. Ohne uns ist er nicht hier. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He left. You know, there's a place we will quickly go to. Let's go to Luke 15. Lukas 15. So that we know how he values you. Und wir wissen, wie sehr er uns schätzt. Amen. So that you know your worth in his hand. Damit wir unseren Wert kennen in seiner Hand. Luke 15. Lukas 15. From verse 3. Vers 3. We will quickly read from verse 3 to 10. 3 bis 10. And he spake this parable unto them, saying, what man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it? And when he have found it, he lay it on his shoulder, rejoicing. Verse 6. And when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Verse 7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which needed no repentance. Verse 8. Either what woman, having 10 pieces of silver, if she lose one piece, does not light a candle and sweep the house and seek diligently till she found it? Mm. And when she has found it, I know somebody said, because just a lot of us do that. Amen. And when she has found it, she called her friends and her neighbors together, saying, rejoice with me, I have found the piece which I have lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, we should understand what Jesus, the meaning of this very place. Wir sollten wissen, was Jesus hier sagt, was die Bedeutung dieser Stelle ist. He was even talking about himself. Er sprach über sich selbst. How he left heaven. Wie er den Himmel verlassen hat. And he came here because of you and me. Kommst wegen dir und mir. Amen. Are you getting it? Amen. Amen. He left heaven and came here for you. Er hat den Himmel verlassen, ist zurückgekommen für dich. Here he's not saying, leave the ministry and go and look for somebody that is not ready for Christ Jesus. Es steht nicht, dass du die Gemeinde verlassen sollst und nach jemandem suchen sollst, der nicht bereit ist für Jesus Christus. Are you getting it? Mm. Amen. Jesus was referring to himself. Jesus hat auf sich selbst verwiesen. As you and me. Und dich und mich. Amen. He was saying how important we are to him. Gesagt, wie wichtig, how he values us. Wie sehr er uns schätzt. How he needs our body. Wie sehr er unseren Körper braucht. Amen. Amen. We are now found by him. Wir sind jetzt durch ihn gefunden. We were once lost. Wir waren einst verloren. Are you getting it? Mm-hmm. We were once lost. Wir waren einst verloren. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. And he left 99, everything in heaven. 99 and he came here. Im Himmel verlassen, ist hingekommen auf diese Erde. Just like that of the prodigal son. Sie waren verlorenen Sohn. If you read here, it's just the same. It's still in the same chapter from verse 11. Es war noch im gleichen Kapitel in Vers 11. Those that finally returned. I'm no longer going away. Die, die zurückgekommen sind, gehen nicht mehr zurück. Amen. Those that finally say yes to Christ Jesus. Die schlussendlich ja sagen zu Jesus Christus. And not say yes today, tomorrow no. Und die nicht heute ja sagen, morgen nein. Look at from verse 11. Vers 11. And he said, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that followed to me, and he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with righteous living. Verse 14. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the field to feed swine. And he would fain have filled his belly with the hooks that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called your son. Make me as one of your hired servants. You can see somebody that is total repentance. Amen. Mm-hmm. Preparing to even be a servant. Right. Not somebody that is coming that wants to be the head. Or take me to that position that I left before. Mm-hmm. You can see the difference. Mm-hmm. Macht es sogar bereit, ein Diener, ein Knecht zu sein. Mit Freuden sogar. Und nicht jemand, der zurückkommt, um wieder seine Position einzunehmen. You want to take authority again upon authority. You will get Autorität über Autorität. Are you getting it? Mm. And you can see total repentance here. Siehst hier vollkommene Buße. And you can see why the father was so happy. Wir sehen, deshalb der Vater so to receive him back. Ihn zurückzuempfangen. Because this man, his heart was now of total repentance. Das Herz von diesem Menschen war voll mit Buße. Amen. Mm. You don't pretend to repent. Wir tun nicht so, als ob wir Buße tun. Wir tun Buße. You don't try to repent. You repent. Wir tun Buße. This man was not trying to repent. There was full repentance. Es gab vollkommene Buße. Are you getting it? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And by their fruits you shall know them. Durch ihre Frucht wirst du sie erkennen. Amen. Any slightest test, they failed it woefully. Und jegliche kleinste Test haben sie leider nicht bestanden. Because your heart is going to be revealed. Weil dein Herz wird offenbart werden. Amen. Mm. If you truly repent, there's truly repentance or not. It will be revealed. Es wird sich offenbaren, es wird sich zeigen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Again, those that finally return are no longer going away. Die Leute, die schlussendlich zurückgekommen sind, gehen nicht mehr zurück. And not those that were here and why they were not even here. Und nicht die, die da waren, obwohl sie noch nicht mehr wirklich da waren. Amen. Mm-hmm. Are full of themselves. Und voll von sich selbst. If you go to 1 John, let's quickly go to 1 John. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah.